ein Lächeln, ein schöner Tag. Sie haben oft Freude gebracht. Oft gibt es Momente im Leben, die man niemals vergessen mag. Schon schwierig genug sind die Tage, die lang und so schwer für uns sind. Wir sehnen uns nach den Momenten, wo wir uns so freuen wie ein Kind. Die schönen Momente im Leben, sie sind dir vom Zufall gegeben. Ein Küsschen, ein Blumenstrauß. Sie haben oft Wunder vollbracht. Die Freude kann uns vieles geben. Sie versüßt uns so manch trüben Tag. So schnell doch vergehen die Jahre. Zeiten versteht man nicht mehr, so bleiben dir nur die Momente, die du hast im Leben gesehen. Die schönen Momente im Leben, sie sind dir vom Zufall gegeben. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.